Book 2 10 10 10 Kemarin, hari ini, besok. Gestern, heute, morgen. Gestern, heute, morgen. Kemarin hari Sabtu. Gestern war Samstag. Gestern war Samstag. Kemarin saya ke bioskop. Gestern war ich im Kino. Gestern war ich im Kino. Filmnya menarik. Der Film war interessant. Der Film war interessant. Hari ini hari Minggu. Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Hari ini saya tidak bekerja. Heute arbeite ich nicht. Heute arbeite ich nicht. Saya tinggal di rumah. Ich bleibe zu Hause. Ich bleibe zu Hause. Besok hari Senin. Morgen ist Montag. Morgen ist Montag. Besok saya bekerja lagi. Morgen arbeite ich wieder. Morgen arbeite ich wieder. Saya bekerja di kantor. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Siapa itu? Wer ist das? Wer ist das? Itu Peter. Das ist Peter. Das ist Peter. Peter adalah pelajar. Peter ist Student. Peter ist Student. Siapa itu? Wer ist das? Wer ist das? Itu Martha. Das ist Martha. Das ist Martha. Martha seorang sekretaris. Martha ist Sekretärin. Martha ist Sekretärin. Peter dan Martha berteman. Peter und Martha sind Freunde. Peter und Martha sind Freunde. Peter merupakan teman pria Martha. Peter ist der Freund von Martha. Peter ist der Freund von Martha. Martha merupakan teman wanita Peter. Martha ist die Freundin von Peter. Martha ist die Freundin von Peter. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.